1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Orange Blossom 2013, Beverungen. Dazu Man Road, Mahnrode. Es gibt da einen kleinen Ort, da oben, je nach Sichtweise auch da unten, in Ostwestfalen. Wenn ich die Autobahn Richtung Kassel bei der Abfahrt Warburg verlasse und den Wagen in Richtung der von hier aus noch 34 Kilometer entfernten Kleinstadt Beverungen lenke, dann entdecke ich etwa 20 Kilometer vor Beverungen regelmäßig ein hier nur einmalig angebrachtes Hinweisschild hin zu diesem Ort mit seinen etwa 500 Einwohnern. Ich müsste abbiegen nach rechts, der entsprechenden kleinen Straße, die sich hier hoch in die Hügel windet, wohl so 5 Kilometer folgen, dann wäre ich da. In Beverungen selbst fand soeben zum insgesamt 17. Mal das Orange Blossom Special statt. Dieses charmante kleine Festival der eher leisen Töne mit jeweils nicht viel mehr als 2000 Besuchern. Ausverkauft gleichwohl, wie jedes Jahr. Nahezu jede Ausgabe seit 1996 habe ich nun vor Ort verfolgt. Ich bin, wie ich es einer ähnlich häufig anwesenden Besucherin gegenüber ausdrücke, hier irgendwie hängen geblieben. Von all den vielen Bands der ganzen Jahre haben mir nicht alle gefallen. Wie auch? Warum auch? Die ganze Sache bekam irgendwann eine Eigendynamik. man fuhr da halt hin. Mann, man. Und immer wieder vorbei an diesem Hinweisschild. In Höhe der Ortschaft Borgentreich, übrigens Kreis Höxter. Warum zum Teufel bin ich eigentlich nie abgebogen? Die kleine Straße rechts rein, hoch in die Hügel. Vielleicht ja im nächsten Jahr, dann erneut während der Fahrt nach Beverungen. Zum Orange Blossom Special, kurz auch OBS genannt. Es wäre dann die 18. Auflage. Thank you. Gast auf dem diesjährigen Orange Blossom Special 2013 die amerikanische Band Come, die original wieder zusammengefunden hat nach einer lange währenden Auszeit. Und nicht nur das geradezu kulthaft verehrte Album 1111 aus dem Jahr 1992, diese fiebrige, bluesig-spirituelle Musik, die sich immer wieder in Richtung Grunge lehnt. Dieses Album 1111 ist neu veröffentlicht worden und zusätzlich gibt es einen bisher nicht veröffentlichten Mitschnitt eines Live-Konzertes auf einer zusätzlichen CD. Orange Blossom. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Festival erneut, wie in den Jahren zuvor, in den Mittelpunkt dieser kleinen Sendung hier stellen soll. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Noch vor 2 Wochen ging es hier um ein anderes, das Spot-Festival, nämlich in Dänemark. Und nun schon wieder Thema Festival? Sind die Dinger am Ende des Tages nicht alle irgendwie gleich? Geschichten, die sich wiederholen, die eine Band, dann kam die andere, der folgte die nächste, Zugabe, Umbau und wieder von vorn. Wenn es wirklich so ist, dann gibt es dagegen ein Mittel, mit dem sich jede Berichterstattung von vermeintlich noch so monoton verlaufenden Festivals gehörig auffächern lässt. Wobei ich betone, das Orange Blossom war nie monoton. Schon gar nicht, wenn es regnete. Und erst recht nicht, wenn es wie aus Eimern goss. Und sei es auch nur zeitweilig. Zeitweilig so wie in diesem Jahr. Der Garten, das Festivalgelände in diesem Fall also, der Garten hinter der alten Villa des Glitterhaus-Labels, stand am Freitagabend im Nu unter Wasser. Und in noch höherem Maße galt das während dieser sintflutartigen Niederschläge für das rechts des Gartens liegende Areal, dessen Boden aus nichts weiter besteht als sogenanntem Recycling-Schotter. Völlig wasserundurchlässig, wie ein Experte mir prompt erklärte. Dieses Gelände gehörte in all den Jahren zuvor noch einer Baufirma. Als die jedoch nun pleite ging, pachteten die Festivalbetreiber es kurzerhand für die kommenden 5 Jahre und rissen die beide Grundstücke ehemals trennende Mauer einfach ein. Der Mauerfall von Beverungen. Einzelne Mauerstücke gab es in diesem Jahr als Souvenir zu kaufen. Der Erlös geht Viva Con Agua zu, einer Initiative für verbesserte Trinkwasserversorgung in Afrika und Lateinamerika mit Hauptsitz in St. Pauli, Hamburg. Ja, ein probates Mittel gegen Durst ist nun einmal Wasser. Und eins gegen womöglich immerzu gleichförmige Berichterstattung von gleichförmigen Festivals ist dies Folklore. Die Kleinstadt, das Land, der Fluss, die Weser, die Burgen, die Wälder, die Menschen, die Rinder, die Kinder. Das Ganze drumherum also. You are the string in my bow, Biblical Mary to Joe. The north isn't true till it's leading me to you. You are the way that I know. Under the way you're Musik von der englischen Band Dry the River, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, die selbstredend auch zu Gast war auf der diesjährigen Festival-Ausgabe des Orange Blossom Festivals. Weniger der Not gehorchend als vielmehr aus purer Lust am Leben heraus, habe ich in all den Jahren nach bestem Wissen und Gewissen jeden mir auch noch so halbwegs folkloristisch erscheinenden Stein rund um das Beverunger Orange Blossom Festival herum umgedreht und neugierig geschaut, was darunter so zu sehen ist. Und ich stelle fest, es gab und es gibt verdammt viel zu entdecken in der Gegend. In diesem Jahr traf ich die polnische Bienenzüchterin aus Lauenförde. Ich traf den Weinhändler aus dem Ahrtal. Der Kerl sieht aus wie einer dieser Trapper in alten Winnetou-Filmen. Langes, schlohweißes Haar, typischer Cowboy-Gang, ohne Revolver freilich, stattdessen mit einer Flasche Bier in der hinteren Gesäßtasche. Seinen Wein verkauften die Teenager hinten am Wein-, Kaffee- und Kuchenstand. 10 Euro sollte der jeweilige kleine Plastikbecher kosten, später im Verlauf nur noch 8. »Nein, den bitte nicht«, sagte ich dem vielleicht 15-jährigen Mädchen hinter der Theke. »Für mich bitte den Unterschichtenwein«, sie lächelte. »Ich kenne das Mädchen noch, da war es 4 oder 5. Sein Vater hatte damals weniger Bauch, ganz sicher. All die Kinder ihr Gekicher, doch aus dem Mädchen wurde eine Frau. Hunderte, wenn nicht sogar tausende Musiker haben aus einem solchen Stoff ihre Songs geschrieben und dazu die entsprechend dämlichen Ansagen gemacht. Die hier, die Ansagen auf dem Orange Blossom, sind allesamt besser. Eine der besten, die ich überhaupt jemals hörte, gelingt Jason Bonetta von den kanadischen Evening Hymns, den Abendhymnen. Er sagt, dies ist ein Song über meinen geliebten Bruder Jake, einen hart arbeitenden Zimmermann oben in Ontario, Kanada. Und über meinen verstorbenen Vater, Jake und er, Dad. Die beiden waren die dicksten Kumpel, sie gingen jagen und sie fischten zusammen. Und ich war immer nur der sich vegetarisch ernährende Musiker. Dabei hatte Dad sich alle Mühe gegeben, mir beizubringen, wie man so richtig verdammt hart arbeitet. Das tue ich jetzt, Dad. Ich arbeite mich ab an dir. Was dann folgt, ist ein Lied ohne jede Verbitterung. Eins vielmehr aus der Sparte Love Songs, wenn auch ein sehr spezielles. You and Jake. You taught me how be a working man. Well, I'm gonna work on you. You taught me how to be a working man. Well, I'm gonna work on you. Yes, I'm. Musik der kanadischen Evening Hymns. Orange Blossom 2013, Beverungen dazu, Man Road, Mann Rode. Die englische Folkrock-Band Dry the River, wir hatten sie eben gehört, hat seit 7 Monaten keine Bühne mehr betreten. Unmittelbar aus dem Studio kommend, schluchzt sie ihre nie die Grenze hin zum weinerlichen übertretenden Songs in den dunklen Abendhimmel. Alles ist wunderbar. Die Satzgesänge ebenso wie die leicht brüchige Falsettstimme des Sängers Pete Little. Wir sind etwas unsicher, wir haben Sorge, wir danken euch, sagt Pete. Das ist weit weg von jeder Koketterie. Mann, Mann, Mann. Man, ist das schön. An einer der Holzwände, die das unumgängliche Pissoir im Grunde recht freundlich umgrenzen, hölzern eben, hängt ein Bild des im letzten Jahr verstorbenen Hamburger Musikers Nils Koppruch. Auf einer hölzernen Ablage unterhalb des Bildes liegen etliche Rosen. Viele bleiben stehen, betrachten Nils, wie er da von der Wand ein ganz klein wenig herab lächelt und murmeln seinen Namen. Nils. Andere fragen, wer dieser Mann denn sei. Nils, erhalten sie zur Antwort. Der war oft hier, der Nils Koppruch. steht an der Falltür und willkommen, sagt der Hai. Es ist eine sonderbare Welt. Du kannst in goldenen Schuhen durch die Gegend gehen und niemand sieht dir zu, wenn du hinfällst. Du kannst den Horizont in jeder Richtung sehen oder suchst den Boden ab nach Geld. Manchmal steckst du fest und glaubst, du kommst nie wieder frei. Und manchmal geht der Weg sich wie von selbst. Jeder Tag ruft deinen Namen, ich wünsch Glück an allen Tagen. Nichts ist besser als eine Liebe auf der Welt. Kirschen gibt's an Sommertagen, nur solange die Bäume tragen. Und Leben gehen wir nicht mehr aus der Welt. Ich wünsch dir alle Tage, dass dein Licht hell brennt und ein, der dich auffängt, wenn du fällst. Im Sommer einen Baum, der voller Kirschen hängt und einen, den du liebst in dieser Welt. In diesem Jahr gibt's Kirschen, wenn der Sommer kommt und wenn du deine Augen offen hältst. Kannst du dir die Besten von den Bäumen nehmen und leben gehen wir nicht mehr aus der Welt. Jeder Tag ruft deinen Namen, ich wünsch Glück an allen Tagen. Nichts ist besser als eine Liebe auf der Welt. Kirschen gibt's an Sommertagen, nur solange die Bäume tragen. Und Leben geht mir nicht mehr aus der Welt. Jeder Tag ruft deinen Namen, ich wünsch Glück an allen Tagen. Nichts ist besser als eine Liebe auf der Welt. Kirschen gibt's an Sommertagen, nur solange die Bäume tragen. Und Leben geht mir nicht mehr aus der Welt. In diesem Jahr gibt's Kirschen, wenn der Sommer kommt und bis zum Abend scheint die Sonne hell. Ich kämm dir deine Haare unterm Junimond. Du bist geboren in diese Welt. Jeder Tag ruft deinen Namen, ich wünsch Glück an allen Tagen. Nichts ist besser als eine Liebe auf der Welt. Kirschen gibt's an Sommertagen, nur solange die Bäume tragen. Und Leben geht mir nicht mehr aus der Welt. Jeder Tag ruft deinen Namen, ich wünsch Glück an allen Tagen. Nichts ist besser als eine Liebe auf der Welt. Kirschen gibt's an Sommertagen, nur solange die Bäume tragen. Und Leben geht mir nicht mehr aus der Welt. Orange Blossom, Beverungen. Folklore? Ja, auch diesmal. Denn ohne das altehrwürdige Hotel Kuhn im Ortskern von Beverungen unweit der Weser geht es nun mal nicht. Niemand kann dir die Welt hier so kompakt und kenntnisreich erklären wie Ludwig Kuhn, der Inhaber. Gehe mir bloß weg mit Provinz, mit Landei-Mentalität und diesem ganzen Humbug. Ludwig Kuhn kennt alle geschichtlichen Drehungen und Wendungen der letzten, sagen wir, 1000 Jahre. Hier im Dreiländereck zwischen Hessen, Niedersachsen und NRW und schlägt spielend leicht den Bogen bis hin zum Paris oder Washington des Jahres 2013. Manchmal lächelt er während seiner knappen Ausführungen so, als verstehe er, dass nicht jeder ihm unmittelbar zu folgen imstande ist. Dann wechselt er an gut gelaunten Tagen das Thema und erklärt die Besonderheiten beim Ab- oder auch Rückbau eines Kernkraftwerkes, wie genau dies seit geraumer Zeit mit dem AKW Würgassen geschieht, oben in der Kurve der Weser Richtung Karlshafen. Er blickt zur Tür hinaus, der Ludwig Kuhn. Gleich kommt der Kirchenchor und bald steht das alljährliche Blütenfest ins Haus. Pur kommen auch wieder. Nahezu jedes Jahr spielen sie auf der großen Festwiese am Ufer. Am Frühstückstisch, nur wenige Meter entfernt, erklärt ein Musikexperte zwei Frauen aus Süddeutschland, welche der heute auftretenden Bands sie unbedingt anschauen müssen. Die beiden kauen auf dem inzwischen 6. oder 7. Brötchen und lauschen seinen Worten. Warnend hebt der Experte nun seine rechte Hand und bedeutet den beiden hungrigen Damen Christina Schröder und ihre Songs im letzten Jahr. Das alles sei ihm erheblich zu depressiv gewesen. Wenn du schon von dieser bezaubernden Frau sprichst, falle ich ihm nun barsch in seine Worte, nenne sie wenigstens bei ihrem richtigen Namen. Andrea Schröder und nicht Christina. Die hungrigen Damen lachen schallend und beißen beherzt ins nächste Brötchen. Dem Experten entgleisen die Gesichtszüge. Mal ganz unter uns. Auf Andrea Schröder lasse ich nichts kommen. Da kann ich auch schon mal so ein richtiges Arsch sein. Könntest du schwimmen wie Delfine? Delfine bist du. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen. Wir sind dann Helden für einen Tag. Hey. David Bowies Helden in der Version von Andrea Schröder, die ihrerseits in diesem Jahr nicht live auf der Bühne stand, meiner Ansicht nach aber sehr wohl sich auf dem Festivalgelände befand, zumindest glaubte, meinte ich sie aus relativ großer Distanz allerdings gesehen zu haben und war natürlich, was auch schon sonst, viel zu schüchtern, um der Sache beziehungsweise dieser Frau auf den Grund zu gehen, auch fürchterlich missverständliche Formulierung, sie anzusprechen. So meine ich natürlich, Frau Schröder, Sie sind am Zug, nachdem ich dich im letzten Jahr dort am Fluss, wo die Bäume standen, du wirst dich erinnern, angesprochen habe. Zurück zum Thema Orange Blossom 2013. Beverungen, dazu Man Road. Mahnrode. Regen am Freitag, Regen teilweise am Samstag, Sonne am Sonntag. Orange Blossom Festival 17. Auflage, lakonischer Rock Noir, die britischen The Flaming Stars. Hinreißend, freigeistig inszenierter Pianopop von Caroline Keating. Das fiebrig intensive Comeback der US-Band Come, die aus meiner ganz persönlichen Sicht unter anderem für die beste je inszenierte Coverversion eines alten Rolling Stones Titels stehen, im Original zu finden auf dem Stones Album Sticky Fingers. Ich habe den Titel eben im Übrigen gespielt. I got the blues. Wie kriegt man den eigentlich, den Blues? Oh Mann, man, setz dich einfach bei Regen auf eine der Bänke unter den Zeltüberdachungen und schau genau hin, was die anderen so treiben, während der Regen tropft und tropft und tropft. Er da etwa. Der Mann mit der großen Posttasche und den gut und gern 6 oder 7 Vinyls, die vor ihm auf dem Tisch liegen, erstanden soeben am Stand der Düsseldorfer. Was tut er? Schau genau hin. Mit dem Nagel seines rechten Daumens streift er in aller Vorsicht und ganz, ganz langsam die Preisschilder von den Hüllen seiner Beute. Den Blues haben, das heißt ankommen, sich finden, bleiben. Übrigens das Motto des diesjährigen Festivals. Bleiben. Bleiben und Preisschilder von Plattenhüllen kratzen. In aller Ruhe. Light my fire. Im Original von den Doors. Rest in peace, Ray Manzarek. Hier in der Version von Brian Auger und Julie Driscoll. Darauf ist der Mann, den ich hier gerade versucht habe zu beschreiben, besonders stolz. Kann er auch sein. Tropf, tropf, tropf. Kratz, kratz, kratz. Come on, baby. Orange Blossom 2013, Beverungen. Dazu Man Road, Mahnrode. Mein persönliches Festival-Highlight hört auf den Namen Daniel Norgren. Kein sonderlich alter Schwede, recht jung, Mitte 20. Dafür freilich ein Baum von einem Kerl. Er sitzt, spielt Gitarre, singt und bedient mit dem rechten Fuß eine vor ihm stehende Bassdrum, mit dem linken eine etwas kleinere Trommel, ebenfalls per Fußpedal. Der Kerl spielt einen vibrierenden Delta Blues, dass es einem die Sprache verschlägt. Und da ist noch jemand auf der Bühne, der huscht gelegentlich hinter ein Vintage-Keyboard und träufelt psychedelische Drones in die Songs, sodass alles einen irgendwie ätherischen Umfang annimmt. Unfassbar. You are tough fighters. So lobt Norgren uns, das Publikum, die wir im Regen stehen. Ja, das sind wir. Tapfere Kämpfer, wie unsere Vorfahren auch, die nichts weiter hatten als ihre Hände und einen Pflug, den sie durch unwirtliches Gelände zogen. Man nannte das wohl Roden, den Boden Roden. Schon oft habe ich mich hier gelegentlich umgeschaut und mich gefragt, wie das alles wohl früher so gewesen sein mag, wie es ausschaute, weit vor dem Orange Blossom, dem Einkaufsmarkt, der Tankstelle an der Ausfallstraße Richtung Höxter, dem asiatischen Restaurant eines Mannes, den alle nur Harry rufen. Vorher, weit vorher. Im nächsten Jahr will ich in Höhe Borgentreich, etwa 20 Kilometer vor Beverungen, abbiegen. Endlich abbiegen rechts hoch in die Hügel. Es gibt da diesen kleinen Ort, in dem ich ein unfassbares Geheimnis wittere. Oh Mann, man, Jahr für Jahr passiert mir der gleiche Fehler. Sobald ich das kleine Hinweisschild passiere, das einzige womöglich, auf dem der Name dieses Dorfes platziert scheint. Ich spreche den Ort zunächst Englisch aus, immer, und korrigiere mich umgehend, Jahr für Jahr. Vermutlich unwichtig, nebensächlich. Aber wie wir Männer so sind, Mann, man, wir verbeißen uns. Man Road, sage ich immer statt Mahnrode. M-A-N-R-O-D-E. Man Road, Mahnrode. Ich sagte ja, unwichtig, nebensächlich vermutlich und ganz und gar abenteuerlich wohl erst recht meine stets wiederkehrende Assoziation. Hier in Mahnrode hausten am Ende die Reste der alten walisischen Hippie-Rock-Band Man, mit deren Musik ich diese Sendung übrigens eröffnete. Na, wenn dem so wäre, wenn die hier hausen würden, hätte man sie vermutlich bereits längst auf die Bühne des Orange Blossom gezerrt, mag mancher einwenden. Nein, eben nicht. Die Dinge liegen tiefer. Sie sind viel komplizierter. Man in Mahnrode. Ich muss dieser Sache endlich auf den Grund gehen. Orange Blossom 2014. Ich kann es gar nicht erwarten. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Hier sind Man ein zweites Mal und dann kommt Musik des unvergleichlichen Daniel Norgren. Day after day had passed, shadows cast of long forgotten things that I had failed to do. Passing through nameless places, then I heard you speak. I held my breath and turned, saw you and heard you say to me, have you a cigarette? So we met, and love was something not to work. And there were times she took my breath away. She gave me thoughts to think and work. happy then. Life began when all at once her eyes grew cold. She spoke to me, laughed at me, telling me that I was just a joke. She doesn't want me now, tells me how all she ever wanted was to see me cry. And now I'm all alone, I know she's satisfied. Now when she leaves, she'll take my life away. And so the curtain falls and ends the play. Thank you.